Die uralte Morla. Atreo ritt noch in derselben Nacht bis zum Fuß der Silberberge. Es war schon gegen Morgen, als er Rast machte. Artax weitete ein wenig und Atreo wickelte sich in seinen Mantel und schlief ein paar Stunden. Doch als die Sonne aufging, waren sie schon wieder unterwegs. Als er Hunger bekam, aß der Junge ein Stück getrocknetes Büffelfleisch und zwei kleine Fladen aus Grassamen, die er in einem Sack am Sattel aufbewahrt hatte, eigentlich für seine Jagd. »Na also«, sagte Bastian, »ab und zu muss der Mensch einfach was essen.« Er holte das Pausenbrot aus der Mappe, packte es aus, brach es sorgfältig in zwei Stücke, wickelte das eine wieder ein und steckte es weg. Das andere aß er auf. Bei Sonnenuntergang lagen die Silberberge hinter ihnen und Atreo träumte in dieser Nacht von den Purpurbüffeln. Er sah sie durch das gräserne Meer ziehen und versuchte ihnen auf seinem Pferd nahe zu kommen. Aber es war vergebens. Sie blieben immer gleich weit von ihm entfernt, so sehr er sein Pferdchen auch antrieb. Am zweiten Tag kamen sie durch das Land der singenden Bäume. Jeder von ihnen hatte eine andere Gestalt, andere Blätter, eine andere Rinde, aber der Grund, warum man dieses Land so nannte, war, dass man ihr Wachstum hören konnte, wie eine sanfte Musik, die von nah und fern erklang und sich zu einem mächtigen Ganzen vereinte. In der sich anschließenden Nacht träumte Atreo erneut von den Purpurbüffeln. Diesmal war er zu Fuß und sie zogen in einer großen Herde an ihm vorüber, aber sie waren außerhalb der Reichweite seines Bogens, und als er näher heranpirschen wollte, merkte er, dass seine Füße wie mit dem Erdboden verwachsen waren und sich nicht bewegen ließen. Über der Anstrengung, sie loszureißen, erwachte er und brach sogleich auf. Am dritten Tag sah er die gläsernen Türme von Erebo, in denen die Bewohner das Sternenlicht auffingen und sammelten. Sie machten daraus wunderbar verzierte Gegenstände, von denen aber außer ihnen selbst niemand in Phantasien wusste, wozu sie eigentlich dienten. Er traf sogar einige dieser Leute, kleine Gestalten, die selber wie aus Glas geblasen aussahen. Sie versorgten ihn außerordentlich freundlich mit Speise und Trank, aber auf seine Frage, wer über die Krankheit der kindlichen Kaiserin etwas wissen könnte, versanken sie in ratloses Schweigen. Und auch in dieser Nacht träumte Atreo, dass die Herde der Purpurbüffel an ihm vorüberzog. Er sah, wie eines der Tiere, ein besonders großer, stattlicher Bulle, sich von der Gruppe der anderen löste und auf ihn zukam, langsam und ohne Anzeichen von Angst. Und wie alle wahren Jäger, so hatte auch Atreo die Gabe, an jedem Geschöpf sofort die Stelle zu sehen, die er treffen musste, um es zu erlegen. Der Purpurbüffel stellte sich sogar so, dass er sie ihm regelrecht zum Ziel bot. Atreo legte den Pfeil auf, spannte den starken Bogen mit aller Kraft, aber er konnte nicht schießen. Seine Finger waren wie mit der Bogensehne verwachsen und ließen sie nicht los.